Der Mittwoch kam. Der Gasthof, in dem die bewusste Sitzung stattfinden sollte, war das alte Rosenbad in der Herrenstraße, ein sehr ärmliches Lokal, in das sich nur alle heiligen Zeiten jemand zu verirren schien. Ich ging durch das schlecht beleuchtete Gastzimmer, in dem kein Mensch saß, suchte die Türe zum Nebenraum und hatte dann die Tagung vor mir. Im Zwielicht einer halb demolierten Gaslampe saßen an einem Tisch vier junge Menschen, darunter auch der Verfasser der kleinen Broschüre, der mich sofort auf das freudigste begrüßte und als neues Mitglied der Deutschen Arbeiterpartei willkommen hieß. Ich war nun doch etwas verblüfft. Da mir mitgeteilt wurde, dass der eigentliche Reichsvorsitzende erst komme, so wollte ich auch mit meiner Erklärung noch warten. Endlich erschien dieser. Es wurde nun das Protokoll der letzten Sitzung verlesen und dem Schriftführer das Vertrauen ausgesprochen. Dann kam der Kassenbericht an die Reihe. Es befanden sich in dem Besitze des Vereins insgesamt 7 Mark und 50 Pfennige, wofür der Kassier die Versicherung allseitigen Vertrauens erhielt. Dies wurde wieder zu Protokoll gebracht. Dann kamen vom ersten Vorsitzenden die Antworten auf einen Brief aus Kiel, einen aus Düsseldorf und einen aus Berlin zur Verlesung. Alles war mit ihnen einverstanden. Fürchterlich! Fürchterlich! Das war ja eine Vereinsmeierei allerärgster Art und Weise. In diesen Club, also sollte ich eintreten. Dann kamen die Neuaufnahmen zur Sprache. Das heißt, es kam meine Einfangung zur Behandlung. Ich begann zu fragen. Jedoch außer einigen Leitsätzen war nichts vorhanden. Kein Programm, kein Flugblatt, überhaupt nichts Gedrucktes, keine Mitgliedskarten, ja nicht einmal ein armseliger Stempel, nur ersichtlich guter Glaube und guter Wille. Was diese paar jungen Menschen da zusammentrieb zu einem äußerlich so lächerlichen Tun, war doch nur der Ausfluss ihrer inneren Stimme, die ihnen wohl mehr gefühlsmäßig als bewusst das ganze bisherige Parteiwesen als nicht mehr geeignet zu einer Erhebung der deutschen Nation sowie zur Heilung ihrer inneren Schäden erscheinen ließ. Was diese Menschen empfanden, das kannte ich auch. Es war die Sehnsucht nach einer neuen Bewegung, die mehr sein sollte als Partei im bisherigen Sinn des Wortes. Ich stand vor der wohl schwersten Frage meines Lebens, sollte ich hier beitreten oder sollte ich ablehnen? Ich gehöre nicht zu den Menschen, die heute etwas beginnen, um morgen wieder zu enden. Und diese Überzeugung war mein Hauptgrund. Ich wäre nie zu einer der bestehenden großen Parteien gegangen. Diese lächerliche kleine Schöpfung mit ihren paar Mitgliedern schien mir den einen Vorzug zu besitzen, noch nicht zu einer Organisation als Staat zu sein, sondern die Möglichkeit einer wirklichen persönlichen Tätigkeit dem Einzelnen freizustellen. Hier konnte man noch arbeiten und je kleiner die Bewegung war, umso eher war sie noch in die richtige Form zu bringen. Je länger ich nachzudenken versuchte, umso mehr wuchs in mir die Überzeugung, dass gerade aus einer solchen kleinen Bewegung heraus dereinst die Erhebung der Nation vorbereitet werden konnte. Denn was hier verkündet werden musste, war eine neue Weltanschauung. Und nicht eine neue Wahlparole. Allerdings ein unendlich schwerer Entschluss, diese Absicht in die Wirklichkeit umsetzen zu wollen. Welche Vorbedingungen brachte ich denn selber zu dieser Aufgabe mit? Dass ich mittellos und arm war, schien mir noch das am leichtesten zu ertragende zu sein. Aber schwerer war es, dass ich nun einmal zu den Namenlosen zählte, einer von den Millionen war, die der Zufall eben leben lässt oder aus dem Dasein widerruft, ohne dass auch nur die nächste Umgebung davon Kenntnis zu nehmen geruht. Dazu kam noch die Schwierigkeit, die sich aus meinem Mangel an Schulen ergeben musste. Die sogenannte Intelligenz sieht ja ohnehin immer mit einer wahrhaft unendlichen Herablassung auf jeden herunter, der nicht durch die obligaten Schulen durchgezogen wurde und sich so das nötige Wissen einpumpen ließ. Die Frage lautet ja doch nie, was kann der Mensch, sondern was hat er gelernt? Diesen Gebildeten, gilt der größte Holzkopf. Wenn er nur in genügend Zeugnisse eingewickelt ist, mehr als der hellste Junge, dem diese kostbaren Tüten eben fehlen. Ich konnte mir also leicht vorstellen, wie mir diese gebildete Welt entgegentreten würde und habe mich dabei auch nur insofern getäuscht, als ich die Menschen damals doch nur für besser hielt, als sie leider in der nüchternen Wirklichkeit zum großen Teil sind. Nach zweitägigen, qualvollen Nachgrübeln und Überlegen kam ich endlich zur Überzeugung, den Schritt tun zu müssen. Es war der entscheidendste Entschluss meines Lebens. Ein Zurück konnte und durfte es nicht mehr geben. So meldete ich mich als Mitglied der Deutschen Arbeiterpartei und erhielt einen provisorischen Mitgliedschein mit der Nummer 7.